2, 3, 4, 5, 6, 7 Rabauken auf dem Gold die Stadt. Eine Kippe im Mund und das Herz in der Hand. Wir machen, was wir wollen und wir leben wie die Tollen und wir hassen, was wir sollen und wir gehen in die Vollen. Jetzt mal im Vertrauen, wir sind gekommen, um auf die Kacke zu hauen. Immer weiter, immer weiter, immer weiter, immer weiter, immer weiter. Und wenn's nicht mehr geht, wird das geändert. Bullenwagen klauen, die Stadt demolieren, die haben Angst. Wir haben nichts zu verlieren. Das muss man sich nur trauen. Wir sind gekommen, um auf die Kacke zu hauen. Bleibt mir weg mit Philosophie. Ihr wollt wissen, was Freiheit ist. Bank ausrauben, Anzug kaufen, in die Oper gehen und dort Sternburg saufen. Wir sind gekommen, um auf die Kacke zu hauen. Behalten und eure Hierarchien. Kollektive bilden, Betriebe besetzen, die Fabriken malen, dem Bus die Reifen zerfetzen, dem Chef den Tag versauen. Wir sind gekommen, um auf die Kacke zu hauen. 2, 3, 4, 5, 6, 7 Rabauken laufen durch die Stadt. Kippe im Mund und das Herz in der Hand. Wir machen, was wir wollen und wir leben wie die Tollen und wir hassen, was wir sollen und wir gehen in die Vollen. Jetzt mal im Vertrauen, wir sind gekommen, um auf die Kacke zu hauen. Wir sind gekommen, um auf die Kacke zu hauen. Wir sind gekommen, um auf die Kacke zu hauen.